Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. 14. Kapitel. Adams Erkenntnis und Reue. Und siehe, da fiel Abel auf seine Knie nieder, durchdrungen von zu großer Freude über die so übergroße Gnade von oben und sprach: O du großer, überheiliger und überguter, lieber Vater, siehe hier deinen kleinen Diener, vor dir im Staube und im Gefühle der allertiefsten Unwürdigkeit zu dir, Allmächtigem und Allerbarmendem, aus der untersten Tiefe empor zu deiner höchsten Höhe blicken und vernimm das Flehen eines Kindes um Gnade für seine schwachen Eltern und für alle seine Brüder und Schwestern, und nimm die Kraft mir nicht, die aus dir mir ist ein übergroßes Geschenk, und lasse sie gnädig ausströmen über sie zur Vergebung der Sünde und zur Wiedergewinnung des Lebens aus dir in erforderlicher Macht und Kraft. Und gestalte barmherzig und gnädig diese Gegend nach deinem allerhöchsten Wohlgefallen um, damit sie fruchtbar werde und die Schwachen Nahrung fänden zur Stärkung ihrer Glieder und ihren brennenden Durst stillen möchten an einer frischen Wasserquelle, und auch Tiere kommen möchten, tauglich ihnen zu dienen, gehorchend ihrem Willen. O du großer Heiliger und überguter, lieber Vater, erhöre mein schwaches Flehen, damit dein heiliger Name verherrlicht werde in der Herzen deiner Reuigen. Und nun siehe und höre, was da geschah, als der fromme Abel vollendet hatte das mir wohlgefällige Gebet. Und siehe, da fing ein kühler Hauch an hinzuwehen über die starre Wüste, und lichte Wolken umhüllten den weiten Raum des Himmels, und es fing an zu regnen, und die ganze Wüste, und mitten unter dem Regen fielen Samenkörner aller Art in die vom häufigen, starken Regen Jehovas gemachten kleinen Furchen des sonst wüsten Sandes. Und im Augenblick war die weite Wüste grün geworden von Gras, Pflanzen, Gesträuchen und Bäumen tausendartig. Und an der Stelle, da der fromme Abel betend im Geiste und in der Wahrheit zu mir kniete, stieg ein großer Baum fast bis zu den Wolken empor, mit weiten Ästen und breiten Blättern, voll behangen mit Brotfrüchten, lieben und süßlichen Geschmackes. Und es ward ihm der Name Bahahania oder Stärkung und Labung den Schwachen, auch wohl bei euch jetzt als Brotbaum bekannt gegeben. Und aus den segentriefenden lichten Wolken sprach eine sanfte Stimme zum frommen Abel: Abel, du, mein lieber frei gewordener Sohn, schwinge mit der linken Hand das Schwert über die Schlafenden und erwecke sie zur Reue und zur Besserung ihres Wandels vor mir in aller Zukunft, und sei ihnen ein wahres Vorbild dessen, der einst kommen wird in der großen Zeit der Zeiten, und sage ihnen, dass sie bis dorthin niemand mehr frei wird vom Gesetze, und dass die Gebote alle die werden gefangen halten bis dahin, und auch noch ferner, die sich nicht teilhaftig machen werden der Neugeburt durch den Sohn, welcher sein wird der Weg, das Licht, die Wahrheit und das ewige Leben als alleiniger Überwinder des Todes. Du aber bist frei als ein Engel des Lichtes und wirst aufgenommen werden, nachdem das Bild des großen Kommenden erst in kurzer Zeit ganz wird vollendet werden, dessen du dich aber erst durch deine steigende Demut, Liebe und große Frömmigkeit ganz fähig und tauglich machen musst, trotz aller Verfolgung und Misshandlungen, die dich noch treffen werden von deinen Brüdern und Schwestern, um der Verherrlichung meines Namens willen. Und siehe, da erhob sich Abel abermals mächtig und durch kräftig von der Erde und schwebte gleichsam zum Zeichen der wahren Freiheit über derselben in der Luft und tat, wie ihm befohlen ward. Und siehe, da strömten neue Kräfte des Lebens in die Schlafenden, und sie erwachten in der Schnelle und richteten sich auf und sahen, tief ergriffen von zu großer Verwunderung, ob so großer wohltuender Veränderung der Wüste, die sich nach allen Seiten um, und wollten jauchzen vor Freude. Aber da erhob sich Adam und an seiner Seite auch Eva und sprach zu seinen Kindern: Kinder, jauchzet nicht und frohlocket nicht allzu frühe, sondern weinet und bereuet mit mir und der Eva zuerst unsere große Schuld und bedenket, was wir verloren haben. Es liegt nichts an dem irdischen Paradiese und an allen seinen Gütern, denn wie ich und ihr es sehet mit mir, hat uns der Herr in seiner übergroßen, unbegrenzten Barmherzigkeit so vieles wiedergegeben, dass wir alle den Verlust der überschwänglichen Güter des irdischen Paradieses sehr leicht vergessen könnten über diesem neuen, großen, unübersehbaren Reichtume seiner zu großen Liebe. Aber seht, da die heraneilenden Tiere der Luft sowohl als auch der festen Erde, seht das Gras, die Pflanzen, die Gesträuche und all die Bäumchen und großen Bäume und die wehenden Lüfte und fraget dieses alles und horchet, ob euch irgendwoher eine Antwort zu kommen wird. Ich tat es gleich beim Erwachen und überzeugte mich, dass all die Dinge stumm geworden sind gegen mich und den Ton meiner Rede nimmer verstanden. Das Gezwitscher der Vögel, das Geheul der Tiere, das Gesäusel dieses Quellenbächleins und all das Geräusche des Grases, der Pflanzen, der Gesträuche und all der Bäumchen und Bäume drang zwar allsobald an mein Ohr, aber wie erschrak ich und bin noch erschrocken durch und durch, da ich von allem dem nichts mehr verstand und verstehe. Aber seht, ich erschrak nicht deswegen, dass mir dieser Verstand benommen wurde, sondern ich erschrak vielmehr ob des unendlich größeren Verlustes der Gnade des heiligen Vaters über aller Kreatur und unter aller Kreatur. Alles, seht, was ich verloren habe, das habt auch ihr verloren durch mich, da ihr gesündigt habt durch mich und mit mir bis auf einen, den ich nicht mehr würdig bin, meinen Sohn zu nennen, der geblieben ist in der Fülle der Gnade und der Fülle des Segens in aller Macht und in aller Kraft, rein und gerecht vor den allsehenden Augen des überheiligen und überguten Vaters, seiner Liebe und seines Geistes. Und das ist mein geliebter Abel, den uns aber der übergerechte Herr auch genommen hat, da meine Augen ihn nirgends mehr sehen, sicherlich, damit ich und ihr alle durch mich empfinden sollet, was das heißt, aus der Gnade der ewigen Liebe in die strenge Gerechtigkeit des Herrn durch die Sünde, des leichtsinnvollen Ungehorsams gegen seine so übermilden Gesetze der Liebe und gegen die so leichten Gebote der Gnade gefallen zu sein. O Kinder, beherzigt das alles wohl, was ich euch jetzt gesagt habe, und versuchet und überzeuget euch selbst, ob ich die Wahrheit zu euch geredet habe, und dann kommet und urteilt selbst, um welche Zeit es ist, ob wir aus übergroßer Reue weinen und trauern sollen, oder ob wir wohl noch irgendetwas finden mögen, was unsere Herzen erfreuen könnte. Ja, meine Kinder, nur eine einzige Freude als Geschenk ihrer großen Gnade hat uns die ewige Liebe des heiligen Vaters gelassen, und dessen können und sollen wir uns erfreuen. Und das ist die große Gnade der Reue und der Trauer selbst. Sehet, dies Einzige hat uns der Herr noch gelassen, die Tränen der Reue und die Zähren der Trauer. danken wir ihm dessen aus aller Tiefe unserer Herzen. O, wie überglücklich sind wir noch, da uns der Herr noch so reichlich beschenkt hat. Was wären wir ohne diese Gnade? Lasst uns daher im tiefsten Gefühle unserer gänzlichen Verworfenheit niederfallen zur Erde und weinen und trauern so lange, bis keine Träne und Zähre mehr fließen wird aus unseren Augen und wir dem Herrn zurückgegeben haben, was sein ist, denn wir gänzlich unwürdig sind und er dann mit uns machen möge nach seiner allerheiligsten Gerechtigkeit, was sein heiliger und allzeit guter Wille ist und war von Ewigkeit her. Und siehe, da fiel der Adam mit all den Seinigen zur Erde nieder und tat, wie er es erkannt hatte, durch den geringen, noch zurückbehaltenden Teil der Gnade, durch die stille und geheime Erbarmung der ewigen Liebe im Vater, und weinte und klagte bitterlich samt allen den Seinigen, bis auf den Kain. Der fiel zwar auch zur Erde nieder, wie die anderen, aber sein Auge blieb trocken, und es ärgerte ihn, dass er nicht auch weinen konnte gleich den übrigen. Und er stand auf und ging davon. Und als er so vor sich hinging und auf den grünen Boden starrte, siehe, da bemerkte er auf einmal eine Schlange auf dem Boden hinkriechen. Da bückte er sich nieder und ergriff dieselbe, zerriss sie in Stücke und verzehrte von Wut und Grimm ergriffen ihr Fleisch und machte es zu dem Seinigen. Ende dieses Kapitels.